Ich kann heute Nacht nicht schlafen, träume in Gedanken von Märchen. Weil seit wir uns gestern trafen, weiß ich nicht mehr, wer ich bin. Ich spür nur diesen Abstand, der größer ist, als ich es träumen mag. Als gleite ich weg in den Treibsand, verschwinde ich hier Tag für Tag. Würden die Karten anders liegen, wäre das Schicksal uns gut gesehen, könnte ich nur das eine von dir kriegen. Doch das Schicksal würfelt blind. Ich weinte heute den ganzen Tag, komplett versunken hat mein Herz gestrahlt. Frag mich, ob es wohl an mir lag. Ist die Zukunft so, wie man sie sich malt? Würden die Karten anders liegen, wäre das Schicksal uns gut gesinnt, könnte ich nur das eine von dir kriegen. Doch das Schicksal